Am nächsten Sonntag ging es in Eulenberg hoch her. Alle Häuser waren geschmückt mit Fahnen und Lorbeerkränzen. Überall hingen Schilder mit einer goldenen 325 auf rotem Grund. Jeder konnte also sehen, dass man heute in Eulenberg eine 325-Jahr-Feier feierte. In Scharen strömten die Gäste durch die Straßen. Alle wollten das große historische Festspiel sehen und drängten zum Rathausplatz. Da, seht, die Schweden kommen! Das Festspiel begann mit dem Einzug der schwedischen Armee. An der Spitze marschierten fahnenschwingende Landsknechte. Ihnen schloss sich, mit Spießen und altertümlichen Flinten bewaffnet, der Männergesangverein als Fußvolk an. Die 19 Mann starke schwedische Reiterei wurde von den Mitgliedern des Eulenberger Reitclubs gestellt. Der Turnverein, die Freiwillige Feuerwehr und der Kegelclub wirkten in altmodischer Verkleidung als weitere Truppenteile mit. Vor zwei uralte Kanonen waren vier schwere Brauereipferde gespannt, die von Bierkutschern gelenkt wurden. Die Bierkutscher steckten in rostbraunen Waffenröcken und stellten die königlich-schwedischen Kanoniere dar. Es dauerte nicht lange und die Armee war vor dem Rathaus aufmarschiert. Die Leute stellten sich auf die Zehenspitzen und reckten die Hälse. Da kommt er! Ach, und die Kostüme! Genau wie auf den Bildern. Der gefürchtete General Thorsten Thorstensohn sind auf seinem Schimmel. Breit und gewichtig saß der General Thorsten Thorstensohn auf seinem Apfelschimmel, die linke Hand in die Hüfte gestemmt, in der rechten den Feldherrnstab, den er grüßend umherschwenkte. Sah er nicht großartig aus mit dem grünen Mantel, dem roten Knebelbart und den goldenen Tressen am federgeschmückten Hut? Fabelhaft! Einfach fabelhaft, riefen die Leute und klatschten Beifall. Jetzt grüßt er uns mit seinem Feldherrnstab! Als sich der Berichterstatter einer auswärtigen Zeitung nach dem Darsteller des Thorstensohn erkundigte, hieß es von allen Seiten: Den kennen Sie nicht? Das ist doch der Brauereidirektor Kumpfmüller von der Aktienbrauerei! Schön dick ist er. Ja, da staunen Sie was. An dem ist wahrhaftig ein General verloren gegangen. Sehr viel echter kann selbst der echte Thorstensohn nicht gewirkt haben. Thorsten Thorstensohn lenkte den Apfelschimmel auf die Mitte des Rathausplatzes. Er blickte zum Himmel empor und die goldenen Tressen an seinem Hut glitzerten in der Sonne. Ins schwedischen Königs Namen stehe ich hier, zu nehmen ein die Stadt und jene Feste, die trotzig uns vom Berg herniederschaut. Gefällt ist mein Entschluss unwiderruflich. So sprecht Kanonen denn, Geschütze donnert! Pünktlich wie immer erwachte das kleine Gespenst mit dem 12. Glockenschlag. Es wusste natürlich nichts von dem großen historischen Festspiel, das vor dem Rathaus im Gange war. Es hörte die Thorstensonschen Geschütze donnern und guckte erschrocken zum Dachbodenfenster hinaus. Was denn? Was denn? Da sah es den Rathausplatz, der von Soldaten wimmelte. Sind das wieder einmal die Schweden? Was zum Teufel wollen denn die hier? Meine Güte, was für ein Spektakel. Und da, wie reitet da im Pulverdampf einen Apfelschimmel? Ein Reiter mit grünem Mantel? Ich glaube es ja nicht. Ist das nicht Thorstensohn? Der Generalshut, der Spitzenkragen, das feiste Gesicht mit dem roten Schnauzbart. Kein Zweifel, das ist er. Das ist ja noch schöner. Er ist also wiedergekommen. Na, warte. 325 Jahre lang hat er sich an das Versprechen, das er mir damals gegeben hat, nämlich hier nie wieder aufzukreuzen, gehalten. Und jetzt wagt er es, sich hier zu zeigen. Er hat mich wohl vergessen. Und wie er damals geschlottert hat vor Angst, als ich ihn beim Kragen gepackt und ihn ein bisschen gebeutelt habe. Was denkt er sich eigentlich? Glaubt er vielleicht, ich ließe mir das gefallen, bloß weil er ein General ist? Aber da irrt er sich ganz gewaltig, dieser Kanonenprotz. Ich bin das kleine Gespenst, heute bin ich Taggespenst. Ich bin ganz lieb und ganz brav, so friedlich wie ein Schaf. Doch wenn die Stadt einmal in Not gerät und es um meinen Beistand geht, dann rufe ich hu, hu, hu, hu, hu, schubidubidu. Hu, hu. Und jetzt ging alles sehr schnell. Das kleine Gespenst stürzte sich Hals über Kopf aus dem Dachfenster auf den Rathausplatz und landete haargenau vor Torstensons Apfelschimmel. Hey, Torstenson! Mir scheint, du bist wahnsinnig. Hast du vergessen, was du mir hoch und heilig versprochen hast? Damals, in jener Nacht, als du händeringend vor mir auf den Knien lagst und um Gnade gefleht hast? Mach, dass du hier verschwindest! Das war ich nicht! Torstenson, oder vielmehr der Direktor Kumpfmüller von der Aktienbrauerei, war zu Tode erschrocken. Fassungslos blickte er von seinem Pferd auf die schwarze Gestalt mit den großen Augen hinunter. Er konnte sich nicht erklären, woher sie gekommen war und was sie von ihm wollte. Also, verschwindest du freiwillig oder muss ich nachhelfen? Hui! Der Apfelschimmel des Herrn Direktors bäumte sich auf. Dann machte er auf der Hinterhand Kehrt und preschte in weiten Sprüngen davon. Herr Kumpfmüller ließ den Feldherrnstab und die Zügel fallen. Er krallte sich in der Mähne des Tieres fest. Nur mit äußerster Mühe gelang es ihm, im Sattel zu bleiben. Kein Wunder, dass auch die übrigen Pferde scheu wurden. Die Rösser der schwedischen Reiterei gingen durch, die Biergäule mit den Kanonen ebenfalls. Auch das schwedische Fußvolk geriet in Verwirrung. Soldaten und Offiziere ließen die Waffen fallen und wichen entsetzt zurück vor der zornigen schwarzen Gestalt mit den weißen Augen. Die Zuschauer gerieten in Panik. Das Gedränge war fürchterlich. Die Leute flüchteten in die Häuser und Nebenstraßen. Dabei dachte das kleine Gespenst überhaupt nicht daran, den Zuschauern auch nur ein Haar zu krümmen. Ihm ging es nur um die Schweden. Ihr elenden Halunken, kehrt euch zum Satan mitsamt euren Säbeln und Spießen und Schießgewehren. Das kleine Gespenst leistete ganze Arbeit. Heulend und fauchend fegte es von einer Ecke des Rathausplatzes zur anderen. Wehe dem armen Schweden, der sich nicht schnell genug aus dem Staub machte. Das kleine Gespenst packte ihn beim Kragen und beutelte ihn, dass ihm alle Knochen knackten. Es gab keine Ruhe, bis das ganze schwedische Heer außer Sicht war. Victoria! Victoria! Torstenson ist geschlagen! Die Schweden sind ausgerissen! Eulenberg ist gerettet! Victoria! Schon vor 325 Jahren war mir klar, dieser Schwedengeneral ist ein ganz schrecklicher Barbar. Kriegsgetöse mit Kanonendonner, was für ein Benehmen, für solch albernes Getöse sollte er sich wirklich schämen. Als ich damals ihn am Kragen packte, fiel er auf die Knie und verschwand am nächsten Tage mitsamt seiner Kompanie. Er gelobte, niemals wieder diese Burg zu attackieren. Ein Feldmarschall kann gegen ein Gespenst ja nur verlieren. Als er heute sein Versprechen brach, hab ich nicht lang gefragt, sondern ihn mit seinen Schweden sofort aus der Stadt verjagt. Seine Gegenwehr war ärmlich und mein Sieg gelang im Nu. Ich ruf Victoria, Victoria, juhu, juhu. Ich muss schon sagen, für heute reicht es mir. Ich muss mir was suchen, wo ich mich aufs Ohr legen kann. In der Rathausapotheke war zufällig eins der Kellerfenster geöffnet. Das kleine Gespenst schlüpfte hinein und verkroch sich im untersten Schubfach einer ausgedienten Kommode, die direkt unter dem Kellerfenster stand, und schlief sofort ein. Victoria.